Hallo und herzlich willkommen zu der Raw-Analyse vom 28.05.2012. Ich bin der Kleisi und ich habe heute zwei Gäste, nämlich zum ersten den Leon. Hallo. Ja, den kennt ihr ja schon. Und ein neues Gesicht. Ja gut, das Gesicht sieht man ja nicht, aber ist ja auch egal. Den Mika. Tag. Tagchen. Jo, wie gesagt, Raw-Analyse. So, erstmal im Voraus, wie fandet ihr die Raw-Ausgabe? Ja, so von den Matchen her war es ganz in Ordnung. Allerdings ist mir aufgefallen, dass inhaltlich sehr, sehr wenig passiert ist. Da wurde eigentlich nur die Big Show-Cena-Geschichte fortgeführt und das, obwohl Cena gar nicht dabei war. Ja, also meine Voraus dafür, die Matches waren auch ganz okay. Auch das mit Chats, wo wir später hinzukommen, Storyline-mäßig eigentlich nicht viel. Also, ganz okay, lieber Ausgabe. Wobei ich dazu noch sagen muss, nun sieht es ja so aus, dass Ziggler wahrscheinlich jetzt gegen Orton fehlt als Ersatz für Jericho. Das ist vielleicht noch zu bemerken. Ja, das können wir ja gleich mal, wenn wir dazu kommen, noch besprechen. So, genau. Wir haben ja Zeit. So, die Show war in New Orleans und sie startete mit The Big Show, oder wie manche ihn genannt haben, Big Sellout. Jo, er kam in den Ring und hielt eine, wie ich fand, eine klasse Promo. Wie seht ihr das? Ja, genau wie letzte Woche Big Show. Als Heel am Mick sehr überzeugend. Absolut, muss ich das sagen. Ich fand's auch ganz witzig. Ja gut, also er hat ja gesagt, dass er von allen Fans und seinen Freunden, wie zum Beispiel den Tag Team Champions Kofi Kingston und R-Truth, enttäuscht sei und hintergangen fühle. Und dann wurde ja ein Video gezeigt über den Tanz von Brodus Clay zusammen mit R-Truth und Kofi Kingston nach ihrem Sieg in der letzten Woche. Und das war ja unmittelbar nachdem Big Show gefeuert, vorletzte Woche, nachdem Big Show gefeuert wurde. Und ja gut, und dann sagte er noch ein bisschen was über Brodus Clay, aber ich glaube, mehr braucht man dazu auch nicht sagen, weil mehr war da auch nicht. Oder war da noch... Ja. Er hat noch gesagt, dass er John Cena beim nächsten Pay-Per-View so fertig machen wird, dass er, glaube ich, immer laufen soll oder sowas. Er hat, glaube ich, gesagt. Dann habe ich mir das nicht aufgeschrieben, aber egal. So, Leon, du hast da nichts hinzuzufügen? Das ist richtig. Gut, das ist gut. So, Match 1, Alberto Del Rio gegen United States Champion Santino Marella. Ich glaube, das Match ging noch nicht mal eine Minute. Oh, 50 Nein. Sekunden. Circa 50 Sekunden, ja. Was ein Opener. Naja. Also, das Match hat Alberto Del Rio via Submission im Cross-Armbreaker gewonnen. Ja, danach kam Ringsprecher Personal Ring Announcer auf Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez im Ring, kniete sich vor Santino Marella und schrie öfters mal den Namen Alberto Del Rio, ja. Gut. Ich glaube, über Qualität von dem Match brauchen wir nicht zu reden. Ja, es war das war ja nicht. Match des Abends, ne? Das war ja nicht so lang, da gibt ja nicht viel Qualität, die da drin sein könnte. Ja, war zu kurz. Ja, nicht wirklich. Naja. Für Rough halt, ne, war es dann zu okay. So, weiter geht's dann mit einer Backstage-Szene von Alex Riley und Eve Torres. Alex Riley machte Eve ein paar Komplimente, so bis Big Show da hinzukam. Und Eve sagte erst einmal, dass Big Show seinen heutigen Gegner aussuchen könnte. Sie ging und Riley sagte, dass er auf der Seite von Big Show wäre. Doch Big Show antwortete, dass Riley nicht sein Gegner am heutigen Abend sein werde. Naja, dann war Alex Riley sichtlich erleichtert, doch Big Show sagt, er wolle ein Statement setzen für den Backstage, für den Locker Room, und dann hämmerte er Riley gegen die Wand und ging. Ja. Mehr gibt es dazu, glaube ich, gleich zu sagen. Ja, wenn man Big Show pusht, dann auch richtig. Ja. Der mal in einem richtigen Rookie hin, so wird ja. Na gut. Dann ging es weiter. Es war ein WWE Tag Team Championship. R-Truth und Kofi Kingston mussten ihre Titel gegen Jack Swagger und Dolph Ziggler verteidigen. So. Ich muss also sagen, ich glaube, für mich war der Gewinner schon von Anfang an feststehend. Also. Ja, aber letztendlich kann man sagen, der Gewinner der ganzen Geschichte wird dann letztendlich doch Dolph Ziggler sein, der jetzt nun alleine zugange sein wird, was für ihn Gott sei Dank. sehr gut sein wird. Ja, ich habe mich Ja, ich glaube. persönlich auch sehr darüber gefreut, dass endlich jetzt Dolph Ziggler aus dem Tag Team raus will und auch raus will. Ja. Ja, Ja, ist also. der Fädengegner nicht unbedingt der Beste, aber. Ja. Sie haben ja Dolph Ziggler. Ja. Na gut. Na, wie man raushören konnte, haben Truth und Kingston ihre Titel verteidigt, nämlich nach dem Little Jimmy von Truth gegen Swagger und das war's dann auch. Natürlich hat sich Dolph Ziggler danach aufgeregt, dass er immer das Jack Swagger immer der Prinz wird und bla bla blub. Das war ein Ist dann bisschen auch doof recht. gemacht. Ja. Weil eigentlich Und immer dann Truth hat sogar er. drin wurde. Ja. Und jetzt ist er weg, schnell weggegangen und war es dann, glaube ich, auch schon. Gut. Im Backstage-Bereich sah man dann Santino Marella mit einem Doktor. Ja, Big Show stellte sich in den Weg und packte Marella an den Hals bzw. ins Gesicht. Ja, jetzt konnte ich nicht so abschätzen, was er da angepackt hat. Also, ja. Big Show sagte, dass er heute seinen Gegner auswählen darf und er beschuldigte Marella, dass er, Santino Marella, gefeiert hat, noch immer guter Laune war in seinem Match gegen Ricardo Rodriguez, Mensch, obwohl Big Show zuvor von John Laurinaitis entlassen wurde. Ja, gut. Dann kam Brodus Clay hinzu und sagte, wenn Big Show schon über ihn im Ring lästert, dann kann er auch ein Match gegen ihn bestreiten und Big Show wählte dann Brodus Clay als seinen heutigen Gegner aus. Jo, dazu später mehr. Ja, nun kam der General Manager of Bums, Raw and SmackDown und Leon, du kannst es am besten aus. Executive Vice President of Talent Relations. Mr. John Laurinaitis zusammen mit David Otunga und Heath Torres in den Ring. Und John Laurinaitis sagte, dass das Match zwischen John Cena und Big Show bei No Way Out als D-Cage-Match sein werde. Ja, damit habe ich eigentlich gerechnet bei dem Paper. Ja, keine Überraschung. Ja, er bestätigte noch das Match Big Show gegen Brodus Clay am gleichen Abend. Und dann sagte er, dass er der berühmteste Typ der WWE momentan sei. Auch das Ja. Cover von WWE 13 und enthüllte auch den Cover. Was ich ganz witzig fand, eigentlich. Ja, Mit so eine Special People Power Edition wäre aber auch nicht ganz verkehrt. haben wir gestern ja in einer Konversation drüber geredet. Ja, habe ich mich schon fast gefreut, dass ich recht hatte. Und auch mich gefreut, dass dann der WWE-Chef in CM Punk reinkam und ja, er klebt direkt mal ein Kaugummi auf den, ich sage ja immer, Rollator von John Laurinaitis. So, kam in den Ring und sagte, dass eigentlich ein richtiger Wrestler auf dem Cover eines Wrestling-Spiels sein sollte. Und dann gab es eine kleine Pyro über den Ring und ein riesengroßes Poster mit CM Punk auf dem Cover von WWE 13 wurde enthüllt. Und ja, John Laurinaitis war nicht gerade so froh. Und dann erst CM Punk sagte ja auch noch, ich darf es jetzt endlich sagen, meiner ist größer als deiner. Oder meines ist größer als dein. Ja, dann lohnt es noch mit dem Spiel Pac-Man verknüpft. Ja, die Geschichte Ja. haben sie ganz gut ausgeschlachtet. Ja. Allerdings etwas unglücklich, dass der Trailer schon vorher rausgekommen ist und man auch das Cover daher schon vorher sehen konnte. Aber nun gut. Ja, ist auch egal. Immerhin ist diesmal ein richtiger Wrestler drauf und nicht so wie es früher mal war, John Cena und so weiter. Ja. Gut, John Laurinaitis und Otunga und Eve gingen dann und CM Punk machte sich bereit für sein Match, welches gegen Daniel Bryan war und darauf habe ich mich sehr gefreut, auf das Match. Oh ja. Zu Recht. Ja, schlecht war es nicht, es war sehr gut gefühlt. Leider war Angel Stimmt. dabei. Ja, die war ja zum Glück nicht von Anfang an dabei. Ja. Hätte ich es auch nicht mehr ganz so gerne geguckt. Naja. Nicht Ja. wirklich. Also Ich denke Daniel mal, es Bryan. lässt sich nicht vermeiden, dass AJ und Punk irgendwann in dieser Storyline zusammenkommen werden. Ja, das glaube ich auch. Und dann haben wir Supersieg. Daniel Bryan und Caitlyn gegen Punk und AJ. Oh ja. Naja, Daniel Bryan besiegte dann CM Punk via Pinfall, nachdem Punk mit dem Kopf gegen den Ringpfosten gesprungen ist. Zuvor hat Daniel Bryan das Ringpolster abgelöst. Ja, Und AJ hat den Referee dann sozusagen abgelenkt, fast schon. Natürlich sehr unfreiwillig. Naja. Und sie wollte ihm freudig darauf hinweisen, dass der Ringposten weggegangen ist. Was leider nicht so klappte. Ja, also beachtlich ist, dass in der Story noch niemand einen klaren Sieg geholt hat. Immer irgendwelche Geschichten dabei. Also das Match war ja wieder für dich auch, da war ja klar, war wieder das technisch und wrestlerisch beste Match des Abends, was wieder nicht schwer war. Nein, nicht wirklich. Ja. Gut. Kane kam nach dem Match mit einem Stuhl in den Ring und schlug auf Daniel Bryan ein. Er zeigte dann noch einen Schocksam auf den Stuhl und blickte dann auf Punk. Kane nahm sich wieder den Stuhl und wollte auf CM Punk einschlagen, doch CM Punk bekam ebenfalls einen Stuhl von AJ und konnte Kane damit in die Flucht schlagen. Ja, ja, und wer es nicht mitbekommen hat, zumindest auf meinem Stream, der war vom US Network, wurde dann angekündigt, dass Freitag ein WWE-Titelmatch zwischen Kane und CM Punk stattfinden wird. Und auf Sky auch. Ja gut. Das ist schön. Ja. Okay. Nächstes Match. Christian besiegt The Miz nach dem Killswitch und einem fast missglückten Fox, so wie es aussah. Ja. Sah nämlich ein bisschen wackelig. Leider. Viva la Raza. Na gut. Ja, Christian rockt immer noch. Ja, leider. Ja. Auch wenn die Fans ihm nicht immer so den Support geben, der er verdient hätte. Ja, mein Gott. Es gibt genug Heels, die den auch verdient haben. Ja, also, das Match ging 4 Minuten und wieder mal eine Niederlage für Miz. Sehr schade, aber naja. Was kann man machen? Miz ist ja gleich auch nochmal, reden wir auch gleich nochmal kurz drüber. Zuvor sah man aber dann John Laurinaitis, der sich backstage in seinem Büro bei Otonga und Eve beschwerte, da Otonga schon nach wenigen Sekunden in der letzten Woche im STF von Cena abklopfe und er, John Laurinaitis, hat bei Over the Limit mehrmals im STF gesteckt und nie aufgegeben. Ja. Gut. Zu Eve sagte er, dass die Entschuldigung von Sheamus noch nicht angekommen sei bei ihm, da es ja keine gab. Er sagte, er brauche Leute, auf die er bis zu seinem Rücktritt in 10 bis 20 Jahren zählen könne. Ja, dann hat Otonga gesagt, er wolle ein Match gegen den World Heavyweight Champion Sheamus haben, am gleichen Abend, wie ich es auch bekam. Ja. Ja, dieses Match, naja. Jedes Match, wo David Tanner drin ist, war... Na, da kann man keine Erwartung haben. Ja, ich hab's da fast schon ganz übersprungen. Ich war froh, als es vorbei war. Ja. Na gut, Miss stand, wieder kann man nicht sagen, noch immer im Ring. Und er beschwerte sich, dass er trotz des entscheidenden Pinfalls bei WrestleMania für Team Johnny nicht gut eingesetzt werde und ja, er wolle die Niederlage nicht in den Statistiken haben gegen Christian, da es nicht um den Titel ging. Er sagte, er werde den Ring nicht verlassen, bevor man ihm etwas Würdiges entgegenbringe. Ja, dann kam der Legend Killer Randy Orton in den Ring und verpasste uns zu zögern Miss ein AKO und ließ sich feiern. Man sah Vicky Guerrero und Dolph Ziggler vor einem Monitor und Dolph Ziggler sagte, genau das ist der Grund, warum ich aus dem Take Team raus will. Ich sollte genau da sein, wo jetzt Randy Orton ist. Also eine schöne Fädeneröffnung für die beiden. Ich denke, da wird man am Freitag bei SmackDown Ziggler und Orton sehen, und zwar im selben Ring. Das würde mir sehr gefallen. Also, sonst euch Sittler ein für einen der besten Judenwrestler halte im Moment in WWE. Ja. Gut, das nächste Match war das Match, was man wollte, dass es sehr schnell vorbeigeht. Naja, besiegt David und Tonga nach dem Bro-Kick. Ja. War nichts Besonderes. Nicht wirklich. Das ist richtig. Fast 3 Minuten Match für David und Tonga sehr viel. Ja. Ich würde mal sagen, eher fast 3 Minuten Quälerei für die Zuschauer. Dann kam es für mich zum zweitbesten Part nach dem Match CM Punk gegen Daniel Bryan dieser Show, nämlich Big Show kam nach Brodus Clay zum Main Event in die Halle und sagte erstmal, dass Clay eine Witzfigur sei und sogar Doink the Clown mehr Talent hatte als Rhodes Clay. Das ist ja auch richtig. Ja, gut. So, Rhodes Clay kam aus dem Ring und stellte sich einige Meter vor Big Show. Big Show sagte noch ein bisschen was entgegen Rhodes Clay und lief dann auf Clay zu und verpasste ihm einen Spear, wenn man das so nennen kann. Sagen. Ja, der Spear war schlecht gesellt von Rhodes Clay. Das ist nicht die Schuld von Big Show. Wie eigentlich jeder Move. Ja. Naja, also Big Show attackierte dann noch ein bisschen Rhodes Clay um den halben Ring rum. Dann kamen die WWE Tag Team Champions Kofi Kingston und Art Truth nachher zu Hilfe. Ja doch, Truth musste gegen die Ringtreppe und Kofi Kingston durch die Ringabsperrung. Unter anderem. War also keine große Hilfe. Nee, also ja. Big Show zertrümmerte dann mit seinem Fuß das Kommentatorenpult, nahm sich ein Stück vom Pult und schlug damit auf Rhodes Clay ein. Schöne Szenen, muss ich sagen. Ja. Das Schönste war am Ende, da gab es nämlich noch den Knockout-Punch vom Big Show gegen Rhodes Clay und ja. Lässt Wrestling-Herzen schwer schlagen. Ja, das ist richtig. Ja, aber leider wurde deswegen keine, da das Match nicht stattgefunden hat, leider nicht die erste Niederlage für Rhodes Clay. Ja, wurde attackiert. Die kommen schon, die kommen schon. So, das war's dann auf der Vorausgabe eigentlich schon. Man kann auch sagen, im Dark Match gab es ein Three-on-Four-Synapse, John Knight ist Lord Tenzer und Big Show. Nachdem Big Show versehentlich einen Punch gegen Lord Tenzer. Ja, zeigt ich. Hier steht 2-on-1-Handicap-Match. John Laurinaitis war wohl nur Manager. Da wo ich es gelesen habe, nochmal. Naja, egal. Ja, so, man kann ja noch dazu sagen, das war die Ausgabe gestern war an einem der wichtigsten Feiertage in der USA, nämlich der Memorial Day. Da werden ja die US-Soldaten geehrt. Und deswegen hat es mich überrascht, dass John Cena auch nicht in der richtigen Show dabei war. Naja, war immerhin dann etwas zu lange Einspieler dabei. Okay. Naja, ja. Dann Raw war zu Ende. Ich denke, wir sind damit auch jetzt fertig, oder? Ja. Was würde ich sagen? Also ich sehe jetzt nicht mehr, was wichtig ist, noch anzusprechen von meiner Seite. Na, ich kann... Von meiner Seite auch nicht. Auch nicht, ich kann dann nur noch sagen, wie immer zum Ende, also erstmal Hinweis, dieses Video nicht auf YouTube zu sehen, nur auf der Homepage zum kostenlos ansehen und kostenlos downloaden. Ja. Und liked uns auf Facebook auf der Seite Wrestling Replay, guckt auf Gleises Blog, lest euch die alten Blogs an, guckt auf der Homepage wrestling-replay.de.tl die Videos und Blogs an, so Over the Limit und so weiter. Und von meiner Seite war's das am Freitag bzw. Samstag geht's dann weiter mit der SmackDown und NXT-Analyse. Die gibt's dann auf YouTube auch zu sehen und das war's. Ciao. Tschüsschen. Schönen Tag noch.